7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und am Dienstag gab es leider keine neue MMA Radio Ausgabe. Deswegen ist diese Ausgabe heute prall gefüllt. Ich möchte auch gar nicht viel rumlabern und möchte direkt zu den News kommen. Aber eins muss ich noch sagen: Wundert euch nicht, in den nächsten Wochen kann es häufiger mal sein, dass eine MMA Radio Ausgabe ausfällt, vielleicht auch mal zwei. Der Grund ist, meine kleine Tochter ist in die Schule gekommen. Ja, und da muss man natürlich als Elternteil erstmal fürs Kind da sein. Und der Podcast muss hinten anstehen, aber ich kriege das schon in den Griff, mit ein, vielleicht sogar zweimal in der Woche senden, also macht euch da keine Sorgen, MMA Radio wird definitiv nicht eingestellt, aber jetzt so in der Anfangsphase kann es eben mal sein, dass es mir nicht mehr reicht, eine Ausgabe aufzunehmen und bevor ich da irgendwas übers Knie breche, verschiebe ich dann einfach die News um ein paar Tage und ihr kriegt halt nur eine Ausgabe MMA Radio in der Woche. Aber es ist weiterhin geplant, MMA Radio zweimal pro Woche zu machen. Mal gucken, wie sich das Ganze dann in Zukunft entwickeln wird. So, wenn ihr iTunes benutzt, dann bitte ich euch, bewertet MMA Radio. Es fehlt mir noch eine einzige 5-Sterne-Bewertung. Dann habe ich das große Ziel, und es ist wirklich ein großes Ziel von mir gewesen, erreicht, mit MMA Radio 20 5-Sterne-Bewertungen zu erhalten. Da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr selber noch nicht via iTunes MMA Radio bewertet habt, dann tut das. Es wäre wirklich ein großer Wunsch, den ihr mir damit erfüllen könntet. Und fast schon ein kleiner Meilenstein, denn MMA Radio ist wirklich hier nur so dieses Spaßprojekt von mir im Rahmen von Non-PG. Und ich habe nicht gedacht, dass MMA Radio viele Leute ansprechen wird, aber es entwickelt sich wirklich äußerst positiv. Das freut mich. Die Downloadzahlen sind mehr als zufriedenstellend. Auf YouTube könnte es noch ein bisschen mehr abgehen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Dafür könnt ihr übrigens sorgen. Solltet ihr das Ganze via YouTube konsumieren, dann natürlich Daumen hoch. Das ist ganz wichtig, denn das sorgt dafür, dass das Video nach oben gespült wird. Und ihr könnt natürlich auch die Videos teilen. Einfach kurz hier auf Teilen klicken und dann über Twitter, Facebook oder über euren YouTube-Kanal das Video verteilen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Natürlich gilt das auch für alle, die Posts auf Facebook und Twitter lesen. Ruhig mal Daumen nach oben und teilen oder favorisieren oder retweeten. Das würde diesem kleinen Podcast ganz gut tun. Solltet ihr MMA Radio noch nicht auf Twitter followen, dann könnt ihr das tun unter @mmaradio.de. Ihr könnt natürlich auch bei Facebook auf Gefällt mir klicken, einfach nach MMA Radio suchen. Solltet ihr Fragen oder Themenvorschläge haben, über die würde ich mich auch immer sehr freuen, dann einfach eine E-Mail an mmaradio@nonpg.de schicken. Und ihr könnt mir natürlich auch Fragen und Themenvorschläge über Facebook und Twitter, YouTube oder über mmaradio.de zukommen lassen. So, Hausmeistertätigkeiten sind abgearbeitet. Wir können jetzt also in Medias Res gehen und natürlich eines der wichtigsten Themen dieser Woche, oder kann man schon so sagen, war John Jones. John Jones musste vor Gericht erscheinen, beziehungsweise es wurde von seinen Anwälten arrangiert, dass er einen Gerichtstermin hat. Und bei diesem Gerichtstermin hat er sich schuldig bekannt. Und das kommt ihm jetzt so ein bisschen zugute. Also ich glaube, ich muss nicht nochmal erklären, um was es bei John Jones gerade geht. Also ihr werdet das alles mitbekommen haben, dass im Frühjahr 2015 John Jones vermutlich bekifft einen Unfall verursacht hat, ein Auto reingedonnert ist, eine schwangere Frau hat sich den Arm gebrochen, John Jones ist erstmal abgehauen, dann wieder zurückgerannt, hat einen Stapel Kohle sich geschnappt und ist dann wieder abgehauen, war dann mehrere Stunden nicht auffindbar. Ich glaube, es waren 48 oder 24 Stunden, sei es drum. Auf jeden Fall hat er sich nicht direkt der Polizei gestellt, erst später dann im Laufe der Woche. Und das sah alles nicht gut aus. Die UFC hat ihn suspendiert, hat ihm den Titel abgenommen, den Light Heavyweight Titel. Und erstmal sah es für John Jones sehr schlecht aus. Er ist dann so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Das hat ihm, glaube ich, auch gar nicht so sehr geschadet. Hat sich jetzt mehr oder weniger wieder aus der Deckung gewagt mit diesem Geständnis. Und wie gesagt, das Urteil ist 18 Monate auf Bewährung. Sollte er sich in diesen 18 Monaten nichts zu Schaden kommen lassen, dann verschwindet der Fall aus den Akten. Er gilt dann auch nicht als vorbestraft. Außerdem muss er 72 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten, die dann Wohltätigkeitsarbeit und Gespräche mit Kindern beinhalten werden. Es gab auch noch ein Statement von John Jones, da hat er sich nochmal ausdrücklich für den Vorfall entschuldigt, hat versprochen, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat und jetzt seinen Scheiß zusammenbekommen möchte und einfach, er bittet im Endeffekt nochmal um eine zweite Chance, die man ihm einräumen soll und jetzt ist natürlich die große Frage für uns, wie geht's weiter mit John Jones, denn ich glaube, es gibt wenig UFC-Fans, die sich nicht wünschen würden, dass John Jones so schnell wie möglich wieder zurück in den Oktagon steigt und dann möglicherweise gegen Daniel Cormier antreten darf. Vielleicht muss ich eins noch mit erwähnen, Dana White war aus meiner Sicht schon überraschend auch mit im Gerichtssaal. Also er ist extra nach Albuquerque geflogen und hat sich die Verhandlungen mit angeschaut, wird danach sehr wahrscheinlich auch mit John Jones gesprochen haben. Ob das ein Indiz dafür ist, dass John Jones schnell jetzt zurückkommen wird, das ist eben die große Frage. Ich habe mir gedacht, für die UFC ist es ein gewisses Risiko, wenn man innerhalb dieser 18 Monate, also der Bewährungszeit, John Jones schon zurückbringt. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn John Jones sich dann in diesen 18 Monaten noch was zu Schulden kommen lassen würde und dann tatsächlich in den Knast müsste. Sprich, John Jones kommt zurück, kämpft im April gegen Daniel Cormier, gewinnt das Ding, ist wieder Champion und zwei Wochen später wird er erwischt, wie er, weiß ich nicht, mit 4 Promille über irgendeinen Highway braust oder so. Das wäre der Worst Case. Dann wandert John Jones als UFC Light Heavyweight direkt in den Knast. Jetzt kann man sich natürlich fragen, geht die UFC dieses Risiko ein und setzt John Jones schon vor Ablauf der Bewährungszeit wieder ein oder sagt die UFC, wir warten einfach diese anderthalb Jahre noch ab, bis die Bewährungszeit rum ist und wir setzen ihn dann ein. Es gibt kein Statement, das irgendwie uns da einen Tipp geben könnte oder so. Alles, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist allerdings, dass es wohl eher danach aussieht, dass John Jones nächstes Jahr, ich sag mal so in der ersten Jahreshälfte, wieder im Oktagon auftauchen wird. Also viele gehen davon aus, dass er bei UFC 200 mit auf der Card steht. Ich habe jetzt auch gelesen, dass viele davon ausgehen, dass er im April auf einer Card stehen wird. Da lassen wir uns mal überraschen. Da gibt es, wie gesagt, noch nichts Konkretes. Man konnte John Jones gestern Nacht auf Instagram bewundern und da hat er so ein Video hochgeladen und man sieht, wie er in einem Gym trainiert und in einer wirklich unglaublich guten körperlichen Verfassung ist. Also das ist wirklich beeindruckend, muss man sagen. Also so gut sah John Jones, glaube ich, körperlich noch nie in der UFC aus. Erinnert mich so ein bisschen an Mike Tyson. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wie Mike Tyson nach seinem Gefängnisaufenthalt aussah, als er seinen ersten Boxkampf bestritten hat. Da war er auch also sehr, sehr muskulös. Und das Gleiche gilt jetzt auch für John Jones. Das sieht wirklich scary as fuck aus, muss man sagen. Und das deutet natürlich vielleicht auch darauf hin, dass John Jones sich schon so ein bisschen auf ein mögliches Comeback vorbereiten wird. Aber solange wir hier natürlich seitens der UFC noch kein Statement haben, ist es alles nur Spekulation. Es könnte sein, dass die UFC in Form von Dana White bei der Post-Fight Press Conference am Sonntagmorgen nach UFC 192 vielleicht schon eine große Bombe platzen lässt und sagt, hey, John Jones wird als nächstes auf den Sieger, Daniel Cormier oder Alexander Gustafsson treffen. Das müssen wir mal abwarten. Aber ich freue mich natürlich, dass John Jones wieder, sag ich mal, am Horizont auftaucht. Er ist noch nicht zurück, aber der Fall ist jetzt abgeschlossen. Wir wissen, was er jetzt zu tun hat. Diese gemeinnützigen Arbeitsstunden muss er ableisten, 18 Monate die Füße stillhalten. Und ich sag mal so, wenn er das nicht schafft, ja, dann hat er echt extrem große Probleme und vielleicht muss er dann einfach auch mal in den Knast. Ich drücke die Daumen, dass es nicht so kommen wird. John Jones, ganz ehrlich, ist, glaube ich, der ist, was heißt ganz ehrlich, ist, glaube ich, für jeden so, ist der größte Kämpfer, den ich je in einem Octagon bestaunen durfte. Also John Jones, den, ja, also ich hab angefangen mit UFC gucken, intensiv gucken, als John Jones auch so ins Rampenlicht langsam rückte, sage ich mal, oder so langsam als möglicher Shootingstar angepriesen wurde. Also deswegen habe ich diesen Weg relativ intensiv mitverfolgt von ihm und er fehlt mir. Er fehlt mir, ja, anders kann ich es nicht sagen. Eine weitere Rückkehr steht übrigens auch an, und zwar die von Anderson Silva. Der ist ja aktuell noch bis zum 31.01. suspendiert wegen, merkwürdigen Mittelchen aus Thailand. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Anderson Silva hat sich zu Wort gemeldet, er will im April wieder kämpfen, und zwar in seiner Heimatstadt in Curitiba. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, dann sollte das der richtige Städtename sein. Und Anderson Silva hat da eigentlich schon fast Fakten rausgehauen. Er meinte, er wird zusammen mit Fabricio Werdum im April auf dieser Card stehen. Und das Geile übrigens ist, dass man da nicht irgendwie in eine Sporthalle geht in Curitiba, sondern man möchte in ein Stadion. Das scheint ja gerade irgendwie ein Trend zu sein. Wenn es große UFC-Events im Ausland gibt, dann müssen die in einem Stadion stattfinden. Und so wie es aussieht, möchte die UFC die Arena da Bahida, ne? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, buchen. Da passen 42.000 Leute rein und Anderson Silva würde, wie gesagt, gerne da dann sein Comeback feiern. Es wird davon ausgegangen, dass auch Fabricio Werdum gegen Cain Velasquez mit auf die gleiche Card gepackt wird. Anderson Silva hat auch gesagt, dass er angeblich auf Michael Bisping treffen würde. Aber, das hat er auch gesagt, vielleicht war es auch ein anderer Name, er kann sich nicht mehr richtig erinnern. Das finde ich schon wieder merkwürdig, weil, also wenn man, glaube ich, einem Kämpfer sagt, hey, du triffst im April vor 42.000 Leuten auf XY, kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Sollte das nicht der Fall sein, müsste man vielleicht nochmal irgendwie eine Untersuchung, ja, weiß ich nicht, des Gehirns anordnen oder so. Also das sollte eigentlich funktionieren bei Anderson Silva, dass er sich seinen Gegner für seinen Comeback-Kampf merkt. Michael Bisping hat sich auf Instagram dazu geäußert und meinte, das höre ich zum ersten Mal, lass einfach die Viagra weg und dann bin ich dabei. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das dem guten Michael Bisping stören würde, wenn Anderson Silva da mit wen der Banane sozusagen im Octagon steht. Also von daher kann ich Michael Bisping da verstehen, dass er es gerne hätte, wenn Anderson Silva irgendwelche stimulierende Präparate weglassen würde. Der Kampf wäre übrigens ganz cool. Anderson Silva gegen Michael Bisping, ja, würde ich mir angucken, definitiv. Fabricio Werdum hofft übrigens, dass, wenn es zu diesem Stadion-Event kommt, das Ganze nicht in dieser 42.000-Mann-Arena in Curitiba stattfinden wird, sondern er hofft auf Porto Alegre. Da heißt das Stadion Arena do Grêmio. Ja, da passen nämlich 60.000 Leute rein. Und Fabricio Werdum würde gerne in dieser Arena kämpfen. Allerdings ist da das Problem, es gibt kein Dach und man hätte wohl gerne die Möglichkeit, dann so ein Dach auszufahren, und in Porto Alegre besteht die nicht. Deswegen gehen in Anführungsstrichen Insider davon aus, dass das Ganze in Curitiba stattfinden wird. Ob das jetzt im März oder im April wird, müssen wir mal abwarten. Aber es steht da wohl das nächste Groß-Event für uns UFC-Fans auf oder im Kalender. Hendon Brown, wenn wir schon in Brasilien sind, kann ich das auch noch erzählen. Hendon Brown wird ins Featherweight wechseln, hat ja jetzt im Bantamweight zweimal gegen TJ Dillashaw relativ klar verloren. Er will jetzt ausprobieren, wie es für ihn im Featherweight läuft. Barrow hat gesagt, der Weightcut ist immer ziemlich übel für mich, ich muss 22 Pfund verlieren fürs Bantamweight, und man hat ihm ja das auch immer wieder angesehen und es wurde ja auch immer wieder gerüchtet, dass er große Probleme hat, runterzukommen ins Bantamweight, und es gab ja auch diesen Vorfall vor gut einem Jahr, als er am Freitag vor den Weigh-ins ja einfach vom Weightcut so sehr gezeichnet war, dass er bewusstlos wurde und mit dem Kopf sich irgendwie, ja, oder sich den Kopf im Bad angeschlagen hat, an einem Waschbecken, und es war dann so, dass er nicht antreten konnte am nächsten Tag gegen TJ Dillashaw. Ich überlege die ganze Zeit, gegen wen TJ dann gekämpft hat, gegen Soto. Der Vorname fällt mir nicht mehr ein, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen gestockt. Ja, aber ich glaube, ja, der Schritt von Hannon Brown ins Featherweight zu gehen, der macht Sinn. Und vielleicht kann er da auch nochmal so in Anführungsstrichen bei Null anfangen. Es sah ja für ihn wirklich gegen TJ Dillashaw nicht sehr gut aus. Und ich bin gespannt, ob wir dann den alten oder einen anderen Hennenborough wiedersehen. Denn den, den ich zuletzt gesehen habe, der hat mich nicht so angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gibt es eine News in Sachen Dopingtests. Ist ja immer ein heißes Thema hier bei MMA Radio, denn die USADA schließt die erste Testrunde ab. Ihr habt das ja mitbekommen, vor 3 Monaten ging es los mit der Zusammenarbeit zwischen UFC und USADA. Das ist die offizielle Anti-Doping-Organisation der also USA und die betreut auch olympische Athleten und so weiter. Also das ist schon legit, der ganze Scheiß. Das ging vor 3 Monaten an den Start und es ging in den ersten 3 Monaten erstmal hauptsächlich um die Aufklärung, was sich in Zukunft ändern wird, wie man sich das vorstellt, wie sich die Athleten verhalten müssen, was sie für Pflichten haben und vielleicht auch für Rechte. Dennoch, es gab 81 Tests, 50 verschiedene Kämpfer wurden getestet. Das sind knapp 10% des UFC-Rosters. Und auf ufc.usada.org kann man sich die Testergebnisse anschauen und man kann sich auch anschauen, wer getestet wurde und wie oft. Und überraschend aus meiner Sicht ist, dass Ronda Rousey Test-Champion geworden ist. 5-mal wurde Ronda in den letzten 3 Monaten getestet, alles clean, das ist klar. Also es gab überhaupt keine positiven Befunde. Thiago Alves, Betsy Cohea und Antonio Silva wurden 4-mal getestet. Das ist bei Bigfoot Silva mit Sicherheit erwähnenswert. Da gibt es ja auch eine Vergangenheit, was TRT angeht. Anthony Johnson und Jimmy Manua wurden 3-mal getestet. Auch hier, Anthony Johnson ist auch schon mal im Gerede gewesen, dass er da verbotene Substanzen zu sich nehmen würde. Auch er wurde 3-mal getestet. Jose Aldo wurde 2-mal getestet, genauso wie Daniel Cormier, Alexander Gustafsson und Conor McGregor. Und auch 2-mal getestet wurde Chris Cyborg Justino. Das ist ja auch ganz wichtig für uns, denn wir wollen ja unbedingt diesen Ronda Rousey gegen Cyborg-Kampf sehen. Und Chris Cyborg wurde 2-mal getestet. Beide Tests fielen negativ aus. Vielleicht hier noch ein paar Leute, die man erwähnen sollte, weil sie auch eine Doping-Vergangenheit haben. Vitor Belfort wurde 1-mal getestet. Eric Silva, da gab es ja auch viel Gerede, weil sein Körper sich deutlich verändert hat, seitdem die neuen Anti-Doping-Regeln in der UFC gelten. Wurde auch 1-mal getestet. John Dodson wurde 1-mal getestet. Dan Henderson, auch er hat eine TRT-Vergangenheit, wurde 1-mal getestet. Johnny Hendricks wurde 1-mal getestet. Demetrius Johnson, Tyron Woodley und jede Menge andere Kämpfer. Aber wie gesagt, das Ganze könnt ihr nachlesen auf ufc.usada.org. Jetzt beginnt die zweite Phase, so nennt es die USADA. Da geht es dann darum, dass man wirklich konkret wissen will, wo sich Kämpfer aufhalten. Und sie müssen mehr oder weniger immer einen Standort angeben, an dem sie 1-mal am Tag anzutreffen sind, also mit Sicherheit anzutreffen sind. Und das Ganze funktioniert natürlich übers Internet heutzutage. Es gibt auch eine App für Smartphones. Und das Problem ist aber, dass sich einige Kämpfer aktuell auf Twitter beschweren, dass die App nicht richtig funktioniert, dass man auch online nicht so richtig Informationen abgeben kann. Wer war denn das jetzt? Überlege ich gerade. Tim Kennedy hat gepostet, dass er sich aktuell in Berlin aufhält und eigentlich gerne seinen Status geändert hätte, so dass die USADA weiß, okay, wir treffen dich jetzt gerade nicht in deinem Heimatgym an, weil du in Berlin bist. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Und das Problem ist, wenn jetzt da die USADA auf die Idee kommt, Tim Kennedy testen zu wollen und latscht da in den Gym rein, weil sie halt einfach in der App drin stehen haben, ja, der ist zwischen 10 und 11 Uhr im Gym und er ist da nicht anzutreffen, ist das ein Strike. Und wenn da wirklich die App dann dran schuld ist, da würde ich mir als Kämpfer dann, glaube ich, auch Sorgen machen. Und es würde mich vor allem ärgern, denn wenn du so eine Sache da durchziehen willst, muss natürlich die Infrastruktur drumherum stimmen. Das geht sonst gar nicht. Und ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist natürlich alles noch so ein bisschen in der Entstehungsphase, deswegen muss man da auch ein bisschen Rücksicht haben. Ich glaube auch nicht, dass die USADA dann drastisch durchgreifen würde, sollte es jetzt so einen Fall geben. Also da wäre ich dann auch mal gespannt, wie sie das Ganze handeln. Aber ich denke mal, jetzt am Anfang muss man, gerade was diese Standortangabe angeht, noch ein bisschen großzügiger sein. Auch die Kämpfer müssen sich daran erst gewöhnen und ich glaube, da sollte man so eine kleine Karenzzeit gewähren. Ähnlich, wie man das ja bei den IV-Bands gemacht hat. Da hieß es ja zunächst auch, dass das Ganze im Juli in Start gehen soll. Dann hat man sich entschieden, na, wir verschieben das lieber nochmal 3 Monate. Denn wenn da Kämpfer irgendwelche Fights angenommen haben, dann gehen die ein oder anderen davon aus, dass man halt eben noch den Weightcut so machen kann, wie man den seit Jahren gewohnt war, nämlich ziemlich weit sich runterschwitzen und nachdem man dann das Gewicht erreicht hat, hängt man sich an den Tropf und regeneriert sozusagen. Und wenn man das umstellt, da müssen sich die Kämpfer natürlich dann auch so ein bisschen umstellen und man braucht eigentlich eine gewisse Einlaufphase und die wird jetzt am 1.10. abgeschlossen oder heute ist der 2.10., also wurde gestern abgeschlossen. Ab jetzt gilt's. Bei Weigh-ins sind IWs verboten und Raya Faber hat sich zu Wort gemeldet und meinte, ja, muss man mal gucken, wie das jetzt wird, denn eigentlich gehe ich davon aus, dass mein Kampf bei UFC 194 gegen Frankie Saenz im Bantamweight stattfinden soll. Aber ganz ehrlich, wenn der IV-Ban so bleibt, wie er aktuell, oder wie es aktuell aussieht, dann will er den Kampf in der Featherweight Division abhalten. Also Raya Faber sagt klipp und klar, ohne IVs wird es für mich schwierig mit Bantamweight. Und er geht auch davon aus, dass McGregor und Aldo große Probleme haben werden, ihr Gewicht für das Featherweight einzuhalten und ihren Titelkampf dann bei UFC 194 austragen zu können. Also auch da macht Faber erstmal ein Fragezeichen dahinter. Ich gehe mal davon aus, dass die Kämpfer selber am besten wissen, ob sie es ohne IV schaffen. Aldo hat sich ja da schon beeindruckend geäußert, muss man mal sagen, vor ein paar Wochen. Oder ich glaube, das ist schon Monate her. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt anlässt hier mit diesem IV-Ban. Wir werden das jetzt am Freitag zum ersten Mal sehen, wenn es bei UFC 192 auf die Waage geht. Ich bin wirklich gespannt und vor allem bin ich gespannt, ob es irgendwann auch tatsächlich Fälle gibt, wo Kämpfer bestraft werden, weil sie nach einem Weightcut sich an den Tropf gehängt haben. Da bin ich echt gespannt. Also das ist eine interessante Nummer. Ab diesem Wochenende geht's los. Gerade war ich bei Uriah Faber, da bleibe ich noch kurz. Letzte Woche war das große Thema ja sein Rant gegen Dwayne Ludwig. Jetzt hat sich Dominic Cruz in die ganze Geschichte mit eingeklinkt. Dominic Cruz und Uriah Faber sind ja nun auch nicht gerade die besten Freunde. Und Dominic Cruz unterstellt Uriah Faber so ein bisschen Neid. Er meint, dass er einfach neidisch auf TJ Dillashaw ist. Und es wäre einfach so eine typische Uriah Faber-Nummer, dass er dann so eine Schmierkampagne beginnt. Und das würde er immer dann machen, wenn er seine Comfortzone verlassen müsse. Dann würde er immer auf seine große Fanbase zurückgreifen und einfach so eine Schmierkampagne starten. Und Dominic Cruz sagt, Faber hat auch über mich Sachen gesagt, die einfach nicht stimmen. Und Fans glauben bis heute den Scheiß, den Uriah Faber damals erzählt hat. Es gab ja diese langjährige Rivalität zwischen Dominic Cruz und Uriah Faber, die eigentlich ja auch in einem Titelkampf münden sollte, aber dann hat sich Dominic Cruz ja zum ersten Mal das Kreuzband gerissen und die weiteren Monate verliefen dann auch nicht so gut für den guten Dominic Cruz. Er hat sich dann nochmal das Kreuzband gerissen, ihr kennt die Geschichte. Und im Vorfeld zu diesem Kampf, ja, das ist richtig, hat Uriah Faber gerade bei Ultimate Fighter auch das ein oder andere Wort fallen lassen über Dominic Cruz. Und ja, und Cruz sagt jetzt, das waren halt auch, üble Unterstellungen und er geht davon aus oder er ist sich ziemlich sicher, dass Uriah Faber einfach davon so ein bisschen profitiert, dass er so der Sunny Boy ist und alle Leute mögen ihn und glauben ihm dann halt einfach seine Scheiße. So sagt es Dominic Cruz und er sagt auch, Ludwig ist eigentlich dumm, dass er sich entschuldigt, denn es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Und also das ist für Dominic Cruz überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Dwayne Ludwig mehr oder weniger sich jetzt noch genötigt fühlt, sich bei Faber zu entschuldigen. Ich habe das eigentlich nicht so verstanden, dass sich Dwayne Ludwig im Nachhinein entschuldigt hat, sondern er hat einfach davor gesagt, ja, es liefen ein paar Sachen falsch und das dann, oder diese Entschuldigung, diese halbherzige Entschuldigung hat dazu geführt, dass Uriah Faber sich dann zu Wort gemeldet hat. So habe ich das damals eigentlich verstanden, aber sei es drum. Und Dominic Cruz meint halt, es geht Uriah Faber nur darum, TV-Zeit zu ergattern, im Rampenlicht zu stehen und Mädels zu vögeln. Na, da kann man vielleicht mal dazu sagen, dass Uriah Faber eigentlich gerade eine feste Partnerin hat. Das muss natürlich nicht heißen, dass er nicht noch ein bisschen geil auf ein paar andere Weiber ist. Das mit der TV-Zeit, Dominic Cruz ist ja auch jetzt, sag ich mal, nicht jemand, der dem der den TV-Kameras abgeneigt ist, möchte ich mal sagen, mit seiner Rolle als Analyst für Fox Sports One und Rampenlicht. Das kann, glaube ich, jeder vertragen. Man merkt hier also schon, dass Dominic Cruz und Uriah Faber immer noch eine offene Rechnung haben. Gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Wenn wir bei Rivalitäten sind, dann bin ich, glaube ich, mit Anthony Pettis und Rafael dos Anjos hier an der richtigen Adresse. Denn die beiden trollen sich in regelmäßigen Abständen im Internet. Aktuell war Facebook die gewählte Plattform. Rafael dos Anjos hat Anfang der Woche eine Wheaties-Box gepostet. Also ihr kennt ja die Box vielleicht noch. Da wurde Anthony Pettis drauf gedruckt als Champion. Und dos Anjos warnte dann vor dem Verfallsdatum. Er machte sich da also so ein bisschen darüber lustig, dass Anthony Pettis da immer noch als Champion abgebildet wurde. Anthony Pettis hat dann gekontert und hat eine Cornflakes-Box gepostet, auf der, jetzt muss ich mal überlegen, ja, so eine Anspielung war, dass Dos Anjos aussehen würde wie Frankenstein, so kann man es im Endeffekt sagen. Und was ich ganz lustig fand, dass unten noch so dran stand, with juice. Und ihr wisst natürlich, dass juice hier in dem Fall nicht die Bedeutung oder nicht die, dass nicht die Übersetzung greift, dass das Saft wäre, sondern als Juice bezeichnet man auch Dopingpräparate. Ja? Also wenn ein Kämpfer was zu sich nimmt, dann bezeichnet man das auch, dass er on the juice ist sozusagen. Und da gab es also nochmal so einen kleinen Seitenhieb, den Pettis ja immer mal wieder austeilt in Richtung dos Anjos. Der stellt ja immer wieder so ein bisschen in Frage, ob dos Anjos wirklich so clean ist, wie es eigentlich aussieht. Es gab ja dann auch vor einer Woche noch diese Geschichte, dass Donald Cerrone bei einem Joe Rogan Podcast gesagt hat, dass Pettis ihm angeboten habe, mit ihm für den Rafael dos Anjos Kampf zu trainieren. Und das liegt daran, dass Pettis dos Anjos so unsympathisch findet. Also eigentlich sagte er, I hate that motherfucker. Das waren die Aussagen angeblich von Anthony Pettis. Das hat Anthony Pettis jetzt übrigens so ein bisschen entkräftet und meinte, nee, Moment. Ich habe niemals dem guten Cerrone angeboten, dass wir beide miteinander für diesen Kampf trainieren würden. Er würde nämlich niemals mit Kämpfern aus derselben Gewichtsklasse trainieren. Und er hasst Rafael dos Anjos nicht, er will einfach nur seinen Titel zurück. Das sind also die Aussagen von Anthony Pettis zu dieser Geschichte. Aber man merkt auch wieder hier, dass Pettis und dos Anjos einfach noch eine offene Rechnung haben. Ich glaube, dass Pettis da einfach im Stolz verletzt ist und auf Rache sind, muss man fast schon sagen. Die nächste News, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich die werten soll. Die UFC terminiert ein Event für den Madison Square Garden am 23.04.2016. Ihr wisst, in New York ist MMA illegal. Die UFC versucht seit Jahren, diesen Bann aufzuheben und einfach ein Event in New York stattfinden lassen zu können. Das betrifft jetzt natürlich nicht nur New York City, sondern auch die umliegenden Städte, die auch sehr ertragreich sein könnten für die UFC. Die Idee hinter diesem Booking jetzt hier, dass man den Madison Square Garden einfach mal als Eventhalle bucht, ist wohl so, dass die UFC es jetzt auf einen Rechtsstreit ankommen lassen möchte. Also man versucht sozusagen auf den Rechtsweg sich eine Erlaubnis zu erklagen. Die UFC sagt halt, okay, andere Combat-Sportarten sind auch erlaubt in New York. Also macht das keinen Sinn, dass ausgerechnet MMA nicht erlaubt ist. Dann berufen sie sich auch noch auf das Recht der freien Meinungsäußerung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das miteinander dann zusammenhängt, aber auch das ist in ihrer oder wurde von ihrer Rechtsabteilung als Benachrichtigung an die Presse ausgegeben, dass es hier also auch um die freie Meinungsäußerung geht. Sprich, man lässt es jetzt auf eine offene Konfrontation ankommen. Es werden ja immer wieder Senatoren davon abgehalten, und zwar wirklich aktiv davon abgehalten, über das MMA-Verbot in New York abzustimmen und so. Und es wirkt einfach so, als ob die UFC auf legalen Wegen oder ja, wenn man halt so diesen Weg über den Kongress geht und so, dass sie da keine Möglichkeiten haben, sich irgendwie da reinzuklagen oder nicht reinzuklagen, sondern ja, die Erlaubnis zu bekommen. Es geht halt nicht um die Sache an sich, ihr wisst es vielleicht, es geht mehr oder weniger darum, dass die Fertitas ja als große Casino-Besitzer in Las Vegas Probleme haben mit, mir fällt jetzt leider Gottes der Name nicht ein von der Geschichte, von der ich euch jetzt erzählen wollte. Nee, da klingt's jetzt auch nicht mehr. Vielleicht kommt mit Gewerkschaften, aber ich weiß nicht mehr, wie die Gewerkschaften hießen. Aber also die Fertitas haben Probleme mit Gewerkschaften in Las Vegas und einer der führenden Köpfe dieser Gewerkschaft, hat auch in New York das Sagen gehabt. Er ist mittlerweile abgesägt und man dachte, jetzt wird's auf jeden Fall alles super werden für die UFC New York. Sie werden Events in New York abhalten können. Aber dann wurde auch da wieder versucht, das Ganze so ein bisschen zu sabotieren. Es wurden Termine verschoben und nicht eingehalten. Es wurde bewusst am allerletzten Tag, an dem alle Abgeordneten da irgendwie zugange waren, dass die Abstimmung verschoben auf einen Tag, wo dann irgendwie nur noch 5 Leute oder so da waren. Also man hat da wirklich aktiv versucht, der UFC Steine in den Weg zu legen. Und das ist jetzt hier nochmal eine Art und Weise zu versuchen, in New York ein UFC-Event abzuhalten, indem man sagt, okay, wir lassen es jetzt hier auf einen Rechtsstreit ankommen. Ich bin mal gespannt, wie das für die UFC ausgeht. Dann News zu UFC 193, Michael Bisping hat sich am Ellenbogen verletzt, muss operiert werden, ist nur eine kleine OP, fällt einige Wochen aus, kann aber nicht gegen Robert Whittaker antreten. Für ihn springt Uriah Hall ein. Also das ist natürlich jetzt eine Nummer, die gefällt mir ganz gut. Uriah Hall hat ja am Sonntag oder am Samstagnacht relativ beeindruckend Gegard Mousasi besiegt und er ist jetzt relativ schnell wieder zurück. Auf einer Karte, ich überlege gerade, das ist, glaube ich, schon sein 5. Kampf in diesem Jahr jetzt gegen Robert Whittaker. Aber natürlich würde ich diese Möglichkeit auch annehmen. In Melbourne vor, wie viel werden es dann wahrscheinlich sein, 77.000 Leuten zu kämpfen. Kann ich schon verstehen, dass Uriah Hall da Ja sagt. Und Robert Whittaker ist jetzt auch ein Gegner, der, glaube ich, nicht unmöglich ist zu besiegen. Also ich glaube schon, dass Uriah Hall da ganz gute Chancen hat, einen Sieg einzufahren, aber man sollte natürlich auch Whittaker nicht unterschätzen. Ich finde es interessant, dass Hall so schnell wieder zurückkommt und freue mich auf seinen Kampf gegen Robert Whittaker. Auf einen Kampf kann sich auch Aljamain Sterling freuen. Da hatte ich ja, glaube ich, vor ein paar Wochen oder letzte Woche die News dabei, dass Aljamain Sterling unbedingt einen Kampf in der UFC braucht. Ansonsten muss er die Handschuhe an den Nagel hängen, weil er einfach seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Und nachdem er sich da lautstark auf Twitter, glaube ich, war es, geäußert hat, ging es dann relativ fix. Er bekommt seinen Kampf. Und zwar am 10.12. bei der Fight Night in Las Vegas. Sein Gegner wird Johnny Eduardo sein. Der ist auf 10 gerankt. Sterling ist auf 6 gerankt. Also er bekommt ordentlichen Gegner, muss man mal sagen. Das Einzige, was so ein bisschen merkwürdig ist, Aljamain Sterling hat sich nach dem Nick Diaz-Vorfall auch geäußert, dass er nicht mehr in Las Vegas kämpfen möchte. Und ja, jetzt sein erster Kampf nach diesem Nick Diaz-Vorfall ist dann in Las Vegas. Er hat natürlich auch nicht viele Möglichkeiten. Wenn er da rumjammert, er würde keine Kämpfe bekommen und die UFC bietet ihm dann diesen Kampf an, muss er ihn einfach annehmen. Aber es ist natürlich eine kleine Randgeschichte, dass er im Vorfeld eigentlich dazu aufgerufen hat, nicht mehr in Las Vegas zu kämpfen. Jetzt muss ich mal kurz hier einen Schluck Kaffee trinken. So, denn jetzt geht's ins Eingemachte. BJ Penn möchte wieder kämpfen. Ja, verrückte Sache. Ich habe mir hier aufgeschrieben, BJ schießt scharf gegen Mike Dolce und Nick Lance. BJ Penn war zu Gast bei Fox Sports One, bei UFC Tonight. Und er wurde dann auf seinen Kampf gegen Frankie Edgar angesprochen. Ihr werdet euch vielleicht noch daran erinnern können. Im Juli 2014 hat BJ Penn seinen letzten Kampf bestritten gegen Frankie Edgar in der Featherweight Division. Sehr merkwürdiger Kampfstil. Im Vorfeld gab es immer wieder Gerüchte, dass er zu wenig tut, dass er mit Mike Dolce nicht so richtig zurechtkommt. Mike Dolce war ja derjenige, der ihm geholfen hat, überhaupt erstmal in die Featherweight Division zu kommen und das Gewicht zu schaffen. Und im Nachhinein machte BJ Penn Mike Dolce so ein bisschen für die Niederlage verantwortlich und meinte, er würde ihn nie wieder einstellen. Und jetzt hat BJ Penn endlich die Schnauze voll von der ganzen Mike Dolce Geschichte und sagt, pass auf, Mike Dolce, hier ist eine Open Challenge für dich, bring deinen Jungen Nick Lance mit und ich knock den in der ersten Runde aus und danach kriegst du auch noch eine auf die Mütze. Das ist eine Challenge, die er ausgesprochen hat. Man muss dazu sagen, dass Nick Lance schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit Mike Dolce zusammenarbeitet, deswegen macht die Aussage eigentlich gar keinen Sinn. Sei es drum, es gibt trotzdem noch eine kleine interessante Randnotiz. Nick Lance war einer von BJ Penns Haupt-Sparring-Partner für den Edgar-Kampf und da hat BJ Penn auch mal erzählt, der Nick Lenz, der musste nach 4 Runden abbrechen. Eigentlich sollten wir immer 5 Runden miteinander trainieren, aber Lenz musste nach 4 Runden abbrechen, weil er so grün und blau geschlagen war, dass er einfach nicht mehr weitermachen konnte. Also auch da gießt BJ noch weiteres Öl ins Feuer. Und was auch interessant war, BJ hat mal erzählt, was so ein Mike Dolce eigentlich kostet. Das hat mich ja auch immer interessiert, was kostet das eigentlich, wenn du so ein Dolce beauftragst. Und das sind wohl $1,000 am Tag. Hat jedenfalls BJ Penn erzählt. $1,000 am Tag hat er ihm gezahlt. 20 Tage ging das Ganze, also $20,000 hat Mike Dolce, wenn es stimmt, mit dieser BJ Penn-Geschichte verdient. Also ich glaube, dass es dem guten Mike Dolce finanziell sehr gut geht, wenn diese Zahlen stimmen. Was man auch noch erwähnen muss, wenn wir nochmal kurz zu Nick Lentz zurückhüpfen, der hat eigentlich aktuell schon einen Kampf, wird am 19.12. bei UFC on Fox 17 auf Danny Castillo treffen, also auch da muss man mal abwarten, wann BJ Penn dann diesen Kampf angehen möchte. Es gibt ja so ein paar Gerüchte, dass die UFC 2016 in Hawaii gastieren wird und da würde es natürlich Sinn machen, wenn man irgendwie das hinbekommt, BJ Penn gegen Nick Lentz auf die Karte zu bringen, das Ganze zu veranstalten. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch wirklich dazu kommt. Nick Lentz hat sich auch schon so ein bisschen zu Wort gemeldet und hat halt eben nochmal erklärt, dass er schon lange nicht mehr mit Mike Dolce zusammenarbeitet und hat dann noch gesagt, fuck you BJ, du redest zu viel, du solltest lieber Taten sprechen lassen. Und er hat dann noch BJ Penn als Little Rich Kid bezeichnet. Weiß nicht, also alles kommt mir so merkwürdig vor. Ich wäre froh, wenn BJ einfach ja, seinen Ruhestand genießen könnte, denn er sah in seinen letzten Kämpfen nicht mehr gut aus und man will einfach auch so eine Legende nicht sehen, wie er ständig eine auf die Fresse kriegt von Leuten, die eigentlich nicht auf seinem Level sind und halt einfach den Vorteil der Jugend jetzt auf ihrer Seite haben ach, Mensch, BJ, lass das doch sein, du machst dich doch da zum Hampelmann, muss man ganz ehrlich sagen. Nimm dir mal ein Beispiel an Rich Franklin, der hat seine Karriere beendet, Riesen-News, muss man sagen. Rich Franklin hat seit dem 10.11.2012 nicht mehr gekämpft, da hat er gegen Kang Lee verloren. Ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt aus allen Wolken gefallen ist, dass er nach 3 Jahren Abstinenz plötzlich sein Karriereende bekannt gibt. Ich glaube, jeder hat damit gerechnet. Seinen letzten Sieg hat er übrigens am 23.06.2012 gegen Wanderlei Silva eingefahren. Das muss man natürlich auch noch erwähnen. Dann für uns europäische Fans gibt es eine wichtige Erneuerung. Ihr könnt euch noch erinnern, im Juni trat David Allen überraschend zurück von seinem Posten als UFC-Vizepräsident für Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Und jetzt haben wir 9 Vizepräsidenten und General Manager für Europa, Mittleren Osten und Afrika. Der gute Mann heißt James Elliott, ist schon einige Zeit für die UFC in Europa aktiv, arbeitete zuletzt 2 Jahre lang als UFC Senior Director of Content, hat unter anderem TV-Deals in England, Tschechien, Slowenien und Russland arrangiert. Und er hat sich schon zu Wort gemeldet und meinte, 2016 planen wir mit 9 UFC-Locations für Europa. Holland, Tschechien und Russland stehen ganz oben auf dem Wunschzettel, aber man möchte auch zurück in den Mittleren Osten. Bislang gab es da ja nur Events in Abu Dhabi. Man möchte aber wohl auch andere Locations ausprobieren. Und das klingt natürlich für uns deutsche Fans ein bisschen danach, dass wir vielleicht 2016 kein Event in Berlin haben oder in einer anderen Stadt haben werden, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC 10, 15 Events in Europa stattfinden lassen wird nächstes Jahr. Und wenn Holland, Tschechien und Russland damit dazukommen, ich gehe davon aus, dass Dublin auch auf der Card oder ja auch einen Termin bekommen wird, dann vielleicht noch England, wir haben ja London schon bestätigt bekommen. Ja, sieht, glaube ich, nicht so gut aus für Deutschland. Ja, mal gucken, wie das sich entwickeln wird. Was auch noch interessant ist, die UFC steht kurz davor, einen neuen TV-Deal in Südafrika abzuschließen. Diesen Markt bezeichnet James Elliott auch noch als wichtigen und interessanten Markt, vor allem die finanziell gut gestellte Region rund um Johannesburg, so hat er es bezeichnet, wäre wohl sehr interessant für die UFC. Vielleicht sehen wir also sogar eine UFC-Veranstaltung in Johannesburg in absehbarer Zeit. Und dann bin ich eigentlich schon durch mit den News. Mensch, das ging jetzt schneller, als ich dachte. Ich habe gedacht, ich habe viel mehr zu erzählen, aber ja, das war's. Dann komme ich zur Hörerecke, der Peter. Der Peter hat schöne Fragen geschickt, das könnt ihr übrigens auch tun, habe ich ja am Anfang gesagt. mmaradio@nonpg.de ist die E-Mail-Adresse. Schickt mir einfach eure Fragen oder Themenvorschläge. Genauso hat es der Peter gemacht und er schrieb Folgendes. What's next für Roy Nelson? Geht er zu Bellator oder ist die Marke Big Country zu groß? Oder sind Niederlagen in der Heavyweight Division nicht relevant? Ja, Roy Nelson verliert gegen Josh Barnett am Samstag, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Und man fragt sich natürlich schon, wie geht's für Roy Nelson weiter? Die Frage ist absolut berechtigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC so einen Namen gehen lassen würde. Denn ich gehe auch davon aus, dass ein Roy Nelson in der Bellator Heavyweight Division für Aufsehen sorgen könnte. Es mag in der UFC nicht reichen, um wirklich ganz oben mitzuspielen, aber für die Bellator Heavyweight Division, die nicht sehr gut bestückt ist, wäre, glaube ich, der Marktwert zu groß. Also da würde man einen Konkurrenten, in Anführungsstrichen einen Konkurrenten, glaube ich, zu sehr stärken. Und ich sag mal so, Roy Nelson auf einer Card sorgt immer dafür, dass Leute einschalten werden und den kannst du immer mal für so eine Fight Night als Main Event bringen. Oder von mir aus als Co-Main-Event. Es ist ein klangvoller Name, aber Roy Nelson selber sollte sich Gedanken machen, ob es noch Sinn macht, weiterzukämpfen. Er kriegt ja so eine auf die Fresse jedes Mal, wenn er in den Octagon steigt, dass ich als Kämpfer mir da einfach auch mal um meine eigene Gesundheit Sorgen machen würde. Denn er wird nicht jünger, er wird nicht besser, er nimmt das Ganze auch nicht ernster. Es ist nicht so, dass er versucht abzunehmen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, dass er es nicht ernst genug nimmt, aber eigentlich erwarte ich mir von einem professionellen Athleten schon ein bisschen mehr. Also das muss ich immer wieder sagen. Es ist natürlich cool, dass er so ein fetter Typ ab und zu mal Leute K.O. schlägt. Aber hey, du verdienst damit dein Geld. Achte doch ein bisschen auf die Ernährung. Ich glaube, da kann er schon 20 Pfund verlieren oder 10 Kilo. Wie geht es für ihn weiter? Wahrscheinlich wird er weiterhin in der UFC erstmal kämpfen. Spätestens bis sein Vertrag ausgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie viele Verträge er noch wie viele Kämpfe er noch in seinem Vertrag hat. Und danach könnte es schon sein, dass er vielleicht sagt, ich höre auf oder ich verlängere nicht und möchte zu Bellator. Aber selbst dann hat die UFC ja die Möglichkeit zu sagen, Moment, wir ziehen mit dem Bellator-Angebot gleich und dann muss er ja in der UFC bleiben. Das ist also ja auch noch so eine vertragliche Geschichte, die ein bisschen blöd für ihn wäre. Nächste Frage. Sorgen die neuen Ereignisse um John Jones eher dafür, dass wir ihn wiedersehen? Oder bleibt er wohl weiter der UFC fern? Jetzt muss ich mal überlegen, welche Ereignisse er meint. Meint er damit das ganze Ding rund um Nick Diaz oder meint er einfach, dass John Jones halt jetzt seine Strafe bekommen hat? Das müssen wir, glaube ich, abwarten. Es ist schwierig, hier eine adäquate Antwort zu geben, denn Es richtet sich halt einfach danach, ob die UFC in Anführungsstrichen so mutig ist und John Jones innerhalb seiner Bewährungszeit schon antreten zu lassen. Ja, ich glaube, dass John Jones zurückkehren möchte, dass John Jones wieder kämpfen möchte, sonst würde er sich da im Gym nicht plagen. Ich denke schon, dass wir damit rechnen können, dass wenn die UFC sagt, John, hier ist dein Date, mach dich bereit, dass er dann zustimmen wird, auch wenn das Ganze noch in seiner Bewährungszeit liegt. Deswegen, ja, ich glaube, dass die Ereignisse aktuell erstmal gar nicht so viel damit zu tun haben, ob wir ihn schnell oder eben nicht so schnell wiedersehen, sondern es ist eher die Art und Weise, wie die UFC damit umgehen wird. Ja, ob sie sich das trauen, einfach John Jones, oder ob sie John Jones vertrauen in diesen 18 Monaten und ihn da einfach schon wieder zurück ins Octagon lassen. Die nächste Frage dreht sich auch um John Jones. Wählt John Jones mit Absicht diesen Termin für, in Anführungsstrichen, die News, um so weiter gegen DC zu, um so weiter DC zu ärgern? Also er meint natürlich damit, ist der Termin der Urteilsverkündung bewusst gewählt worden, um im Vorfeld von diesem Daniel Cormier-Kampf gegen Alexander Gustafsson sich ins Rampenlicht oder ins Gespräch zu bringen? Ich glaube nicht, denn als die Anwälte von John Jones diesen Gerichtstermin einberufen haben, beziehungsweise eben dem Gericht klargemacht haben, wir wollen uns jetzt dazu äußern und wir bräuchten jetzt mal einen Termin, glaube ich, dass dann nicht in der Hand von John Jones und seinen Anwälten liegt, wann dieser Termin angesetzt wird. Also es hätte auch gut sein können, dass das Gericht vor Ende Oktober keinen Termin frei hat. Und dann hätte es halt einfach überhaupt nicht mehr zeitlich gepasst. Deswegen, ich glaube nicht, dass John Jones diesen Termin bewusst gewählt hat. Aber ich denke mir, dass John Jones schon schmunzelnd auf dem Sofa sitzt, wenn er sich irgendwelche Media-Videos anguckt und John Jones und Daniel Cormier wird immer wieder auf John Jones angesprochen. Ich glaube schon, dass es ihm gefällt. Er ist nämlich schon so ein sneaky Bastard, der kleine John Jones. Aber das gefällt uns ja auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ist ein cooler Typ. Aber ja, dass er diesen Termin bewusst gewählt hat, das glaube ich nicht. Und dann sind wir auch schon bei UFC 192. Ja, das Ganze findet statt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Hier bei uns in Deutschland geht es los mit den Early Prelims. Stimmt das jetzt hier? 18.15 Uhr, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das stimmt mit Sicherheit nicht, obwohl ich hier auf Deutschland gestellt habe. Mache ich das nochmal? Nee. Die Zeiten ändern sich hier nicht. Ich gehe mal davon aus, dass 0.15 Uhr gemeint ist. Ich rechne jetzt einfach mal 6 Stunden dazu, so wie es ja auch in der Regel immer ist. 0.15 Uhr geht's los mit den Early Prelims. Weiter geht's dann um 2 Uhr mit den Prelims. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch. Und um 4 Uhr mit der Maincard. Ich hoffe, dass das stimmt. Guckt es am besten selber nochmal nach. Auf jeden Fall, die Card insgesamt ist großartig. Und das Merkwürdige ist, dass ich irgendwie diese Woche erst so mir die Card richtig angeguckt habe. Und ja, dann fängst du halt oben an. Daniel Cormier gegen Alexander Gustafsson. Ja, geiler Kampf. Hendricks gegen Woodley. Ja, guter Kampf. Evans gegen Bader. Ja, kann man sich angucken. Magomedov gegen Sean Jordan. Ja, super. Pena gegen Jessica Ai. Will ich gucken. Joseph Benavides gegen Ali Bagotinov. Cool. Rodriguez gegen Hooker. Ja, super. Also es geht einfach von Kampf zu Kampf weiter und es ist kein Kampf dabei, den ich nicht interessant finde. Wirklich durch die Bank weg interessante Kämpfe. Das Interessanteste wird mit Sicherheit zu sehen sein, ob Alexander Gustafsson einen Weg findet, Daniel Cormier zu besiegen. Denn Daniel Cormier ist der große Favorit, gar keine Frage. Das Wrestling von Daniel Cormier ist hervorragend, Striking ist stark. Und es schwebt immer noch diese dunkle Wolke über Alexander Gustafsson, dass er einfach nur Glück gegen John Jones hatte und John Jones eigentlich Gustafsson, weiß ich nicht, in der ersten Runde weggeprügelt hätte, wenn er sich ordentlich auf seinen Kampf gegen Alexander Gustafsson vorbereitet hätte. Es gibt Gerüchte, dass John Jones nur 2 Wochen für diesen Gustafsson-Kampf trainiert hat. Aber wir sprechen natürlich immer wieder davon, wie Alexander Gustafsson John Jones an die Grenzen getrieben hat und fast besiegt hätte. Und im Vorfeld zu diesem Kampf jetzt gegen Daniel Cormier gab es ja auch immer wieder diese Gespräche, Mensch, Alexander Gustafsson, geht dir das nicht auf den Sack, dass du nur für den Kampf bekannt bist, den du verloren hast und nicht für deine großartigen Siege, natürlich in Anführungsstrichen, gegen so Leute wie Shogun Hua oder Jimmy Manuwa, jetzt muss ich selber überlegen, welche bekannten Namen er besiegt hat. Eins steht fest, Alexander Gustafsson hat ein großartiges Footwork, das könnte für ihn ja ein Vorteil sein. Ich glaube, dass sein Striking nicht viel besser ist als das von Daniel Cormier, aber eben durch seine Reichweite und durch sein gutes Footwork könnte er dafür sorgen, dass er es Daniel Cormier schwer machen wird. Seine Takedown-Defense ist auch nicht so schlecht, ob das gegen einen Typen wie Daniel Cormier ausreicht, mag, will ich bezweifeln. Ich glaube, dass Daniel Cormier einfach zu gut ist für Alexander Gustafsson. Und zwar vermutlich sogar deutlich. Wir reden im Endeffekt jetzt vor diesem Kampf zwischen Daniel Cormier und Alexander Gustafsson fast so wie vor diesem Kampf zwischen Gustafsson und John Jones damals. Ich sehe halt einfach keine Möglichkeit, wie Gustafsson Daniel Cormier besiegen soll. Aber er hat ja auch einen Weg gefunden, John Jones das Leben schwer zu machen. Egal, ob der jetzt ein zu kurzes Trainingscamp hatte oder nicht, er hat es trotzdem geschafft. Und das ist das, was mir irgendwie die ganze Zeit noch so im Hinterkopf mit rumschwirrt. Vielleicht ist diese Underdog-Rolle für Alexander Gustafsson gar nicht so schlecht. Er hat jetzt endlich diesen Titelkampf, den er die ganze Zeit schon wollte. Und vielleicht ist diese Underdog-Rolle für ihn gut. Und er tut sich dann damit leichter. Aber ich sehe Daniel Cormier so weit über Alexander Gustafsson, dass ich nicht auf Gustafsson tippen würde. Aber ich finde den Kampf hochinteressant und freue mich drauf. Ähnliches gilt für Johnny Hendricks gegen Tyron Woodley. Auch auf diesen Kampf freue ich mich riesig. Ich glaube, dass Johnny Hendricks hier einen Decision-Sieg grinden wird, muss man sagen. Ich glaube wirklich, dass Tyron Woodley im Striking vielleicht leichte Vorteile hat gegen Hendricks, aber im Grappling, im Wrestling Hendricks einfach der bessere ist. Auch wenn beide auf einem sehr hohen Level gewrestelt haben, glaube ich, dass Hendricks, was MMA-Wrestling angeht, Tyron Woodley ein bisschen überlegen ist und das dann auch versuchen wird, so durchzudrücken. Tyron auf den Boden bringen irgendwie und dann Ground and Pound ihn unten fest fixieren und einfach ja einen dreckigen Sieg irgendwie daraus grinden. Davon gehe ich aus. Was natürlich auch noch interessant ist, dass es zwischen den beiden die Geschichte gab, dass angeblich Tyron Woodley Johnny Hendricks damals bei den, was war das, College-Meisterschaften in den Finger gebissen hat. Also das gab's ja jetzt auch ein Video, da hat man das ich konnte es nicht erkennen, aber angeblich konnte man es wohl erkennen, dass Tyron Woodley Hendricks in den Finger gebissen hat. Also das steht alles immer noch so ein bisschen im Raum. Woodley scheint sich an dieser Geschichte immer noch aufzuhalten. Er sagt, nee, ich habe den überhaupt nicht gebissen. Der hat den Finger einfach so sehr in meinen Mund gesteckt, dass danach diese Abdrücke zu sehen waren. Hendricks sagt, ach, ist vergangen, interessiert mich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Indiz sein könnte, wer jetzt da von diesen beiden recht hat. Dennoch, beide mögen sich nicht. Und das ist interessant und das könnte dazu führen, dass wir hier vielleicht auch einen Kampf sehen, der ziemlich dreckig geführt wird. Da bin ich einfach mal gespannt. Und vielleicht sehen wir ja auch einen Schlagabtausch, eine richtige Schlacht. Das könnte auch noch sein, dass beide sich dazu entscheiden, okay, Wrestling sind wir fast gleich, das Risiko geben wir nicht ein, lass uns einfach uns die Fresse einschlagen. Hätte ich auch nichts dagegen. Johnny Hendricks hat ja auch noch seine ziemlich starke Rechte, da hat er ja einige mit ausgenockt, also interessanter Kampf. Gleiches gilt für Rashad Evans gegen Ryan Bader. Rashad Evans kommt nach langer, langer Pause zurück. Seinen letzten Kampf hat Rashad am 16. November 2013 bestritten. Damals noch gegen Jael Sonnen. Das sah ja hervorragend aus. Erste Runde, TKO-Sieg für den guten Rashad Evans. Aber nach so einer langen Pause und auch mit 36 Jahren könnte es sein, dass selbst so ein Typ wie Ryan Bader einen Rashad Evans besiegen könnte. Bei Ryan Bader mache ich wirklich irgendwie ein riesen Fragezeichen dahinter. Also man hat das Gefühl, dass man ihn so ein bisschen hypen möchte. Klar, er hat Phil Davis besiegt, er hat OSP besiegt, aber das sind trotzdem nicht so starke Leute wie eben ein Rashad Evans. Phil Davis, ja, vielleicht schon eher. Aber ich mache ein riesen Fragezeichen hinter diesen Ryan Bader. Wenn er jetzt hier allerdings Rashad Evans besiegt, hat er einen großen Namen besiegt und ist für mich auch derjenige, der dann auf den Sieger, sollte John Jones nicht zurückkommen, auf den Sieger Gormier Gustafsson treffen sollte. Also ich finde diesen Kampf deshalb interessant, weil ich gespannt bin, wie sich Rashad Evans präsentieren wird. Ich würde es Rashad gönnen, wenn er Bader besiegt und dann nochmal einen Titelkampf bekommt. Das würde mir echt gut gefallen. Aber ja, auf diesen Kampf freue ich mich auch. Also es ist auch wieder ein toller Kampf, den ich mir nicht entgehen lassen werde, ganz klar. Ruslan Magomedov, kann ich mich noch daran erinnern, den habe ich in Berlin damals gesehen gegen Sean Jordan. Ich glaube nicht, dass der Kampf über die kompletten 3 Runden gehen wird. Hoffe ich einfach auf einen schönen Heavyweight-Kampf, der irgendwie in der ersten oder zweiten Runde durch KO beendet wird. Jetzt der nächste Kampf, der wirklich großartig ist. Juliana Pena ist zurück und trifft auf Jessica Ai. Das ist der erste richtig große Gradmesser für Juliana Pena, die ja Jessica Rucosi und Milana Dudiva bislang in der UFC besiegen konnte und natürlich Ultimate Fighter Siegerin geworden ist. Ich mag Juliana Pena, ich mag ihre ziemlich harte Gangart, die sie da immer anschlägt. Erinnert so ein bisschen vielleicht an Paige VanZant, die ja auch ziemlich nach vorne geht. Also wenn ihr Juliana Pena schon lange nicht mehr gesehen habt, ähnlich geht Juliana Pena vor. Da gibt's einfach nur eine Richtung und die heißt geradeaus. Das könnte wiederum Jessica Ai ganz zugute kommen. Die hat ein gutes Striking und wenn sie dann immer gute Konter landen kann, dann könnte es auch sein, dass die gute Jessica Ai sich hier durchsetzt. Jessica Ai ist, glaube ich, insgesamt einfach ein bisschen besser aufgestellt. Das sage ich aber auch nur deshalb, weil ich Juliana Pena nicht so regelmäßig gesehen habe in den letzten Jahren, aufgrund ihrer schweren Verletzung, wie eben Jessica Ai. Aber man muss auch mal sagen, Jessica Ai hat sich in der UFC zwar einen Namen gemacht, aber auch noch nicht so richtig durchsetzen können. Sie hat zwar diesen Sieg gegen Leslie Smith, aber auch der war so ein bisschen umstritten. Dr. Stoppage, ihr erinnert euch vielleicht noch, das war die Geschichte, als Leslie Smith das Ohr geplatzt ist. Sie hat gegen Misha Tate verloren, sie hat gegen Alexis Davis verloren, sie hat gegen Sarah Kaufman zunächst umstritten gewonnen und später wurde das Ganze dann in eine No-Decision umgewandelt, weil Jessica Ai, es war auch Marihuana irgendwie im Blut hatte. Sprich, so richtig einen überzeugenden Sieg konnte sie in der UFC noch nicht einfahren, aber sie hat einen gewissen Namen. Und das ist hier die Riesenmöglichkeit für Juliana Pena, einen Namen zu besiegen, der eigentlich jetzt, sag ich mal, ja, noch nicht so viel gezeigt hat. Oder die eigentlich noch nicht so viel gezeigt hat. So ist es natürlich richtig. Hochinteressanter Kampf. Joanna Pena mit einem Sieg könnte sie sich ins Gerede bringen für eine mögliche Titelchance gegen Ronda Rousey. Beziehungsweise, ja, könnte sie dann vielleicht eine Top-3-Kämpferin, Top-4-Kämpferin als nächstes kämpfen und dann eben einen Titelkampf bekommen. Aber ich drücke so ein bisschen Joanna Pena hier die Daumen. Würde wieder frisches Blut in die Women's Bantamweight Division reinbringen, ja, definitiv. Joe Benavidez gegen Ali Bagatinov, auch der Kampf, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, weil ich sehe gerade, wir sind schon bei 54 Minuten. Joe Benavidez gegen Ali Bagatinov, auch das ist ein Kampf, auf den kann man sich freuen. Bagatinov kommt nach Dopingsperre zurück. Benavidez ist so der Kronprinz der Flyweight Division neben John Dodson. Kampf, den man angucken muss. Ja, hier Rodriguez, das ist der verrückte Typ mit dem Soccer-Kick, nicht Soccer-Kick, sondern Fallrückzieher oder Seitfallzieher, sowas. Ein Seitfallzieher hat er damals in Mexiko gezeigt. Das ist dieser Mexikaner, der sich im Oktagon dann übergeben hat. Ich überlege die ganze Zeit, gegen wen hat er denn da gewonnen? Gegen Charles Rosa, genau, das war's. War das gegen Charles Rosa? Ja, das war gegen Charles Rosa. Ein Typ, den viele auf dem Zettel haben als möglichen Superstar für Mexiko. Trifft auf Daniel Hooker, auch ein Kämpfer, den man sich immer wieder gerne angeguckt hat. Und zwar hauptsächlich in Australien, wenn ich mich richtig erinnern kann. Hat da immer mal wieder gute Kämpfe gezeigt. Und ja, ich glaube, dass das ein Kampf ist, den Rodriguez für sich entscheiden kann. Hoffentlich wieder so stylisch wie den letzten. Alan Chuban ist auch ein Typ, auf den freut man sich, gegen Albert Tuminov. Mein Gott, das ist auch echt ein großartiger Kampf. Du kannst fast über jeden Kampf 4 Stunden lang reden. Angela Hill gegen Rose Namajunas, wichtig für die Strawweight Division. Auch hier Rose Namajunas, man ist gespannt, wie kommt sie jetzt zurück, nachdem sie ja zuerst die Titelchance verloren hat, beziehungsweise das Ultimate Fighter Finale verloren hat. Dann ein Kampf. Ich dachte, wo sollte sie kämpfen? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau. Sollte sie nicht in Polen kämpfen? Stand sie nicht damit auf der Karte und hat sich dann verletzt oder so? Oder ihre Gegnerin hat sich verletzt? Oder war es Schottland? Sei es drum, auf jeden Fall nach langer Pause kommt jetzt Rose Namajunas zurück. Das wird interessant zu sehen sein, wie sie sich schlägt. Angela Hill hat zuletzt gegen Tisha Torres verloren in Mexiko. Sah da nicht so gut aus. Ich bin gespannt, wie sich hier diese beiden Mädels präsentieren werden. Dann Adriano Martins trifft auf Islam Makachev, auch das ist ein großartiger Kampf. Sergio Pettis gegen Chris Carriasso. Jetzt muss ich sagen, are you fucking kidding me? Auch das ist ein geiler Kampf. Derek Lewis, Victor Peschta. Derek Lewis, the Black Beast. What? Auch der ist mit dabei. Victor Peschta ist auch jemand, der sich gerne mal die Fresse einschlagen lässt. Und der neue Star am UFC-Himmel, muss man fast schon sagen. Sage Northcutt. Das ist so ein 19-Jähriger, der aussieht wie ein Unterwäschemodel. Also einfach ein großartiger Shining-Typ, trifft auf Francisco Trevino. Ich möchte fast zu jedem Kampf was sagen, aber ich möchte natürlich das Ganze hier nicht ausufern lassen. Ich kann euch nur eins raten. Schaut euch UFC 192 an. Auf dem Papier eine phänomenale Card. Und ich gehe davon aus, dass das ganze Ding auch abliefern wird. Ihr müsst leider Gottes aufmerksam gucken. Das ist das einzige Minus an der ganzen Geschichte am Samstag. Denn es gibt ja für uns Deutsche keine andere Möglichkeit mehr. Sagt man so. Also, bis unter Umständen Dienstag, vielleicht auch Freitag. Ich freue mich wahnsinnig auf die UFC 192. Bis dann, tschüss.